ich bin Karin und ich habe gehört, dass es deinem Eckzahn oben links gar nicht so gut geht. Wollen wir beide mal gucken, was da los ist? Das geht ganz einfach. Pass auf. Du suchst dir jetzt ein gemütliches Plätzchen aus. Da, wo du dich so richtig wohlfühlst. Und dann, wenn du da angekommen bist, machst du deine Augen zu. Und, weißt du, was dann passiert? Dann fängt nämlich die magische Musik an zu spielen. Hör mal. Und jetzt lauschst du einfach meinen Worten und wir gehen jetzt zu deinem Zahn rüber. Dazu musst du dich aber erstmal ganz klein machen. So klein, dass du gerade so groß bist wie dein Eckzahn da oben links. Gut machst du das. Super. Und jetzt geh mal rüber zu deinem Eckzahn. Sag ihm mal, hey, hallo, ich bin jetzt da und ich kümmere mich jetzt um dich. Und wenn du möchtest, gehen wir beide jetzt mal ganz mutig und schauen innen nach, wo an welcher Stelle da etwas nicht in Ordnung ist. Schau mal. Schau mal, wie dein Zahn sich freut, wie er gerade immer größer und größer wird, so richtig ritterlich stark dasteht. Darauf hat er gewartet, dass du kommst. Okay, pass auf. Und jetzt nehmt ihr euch einfach an die Hände, ihr beiden. Und schon öffnet sich das magische Tor nach innen, in das Innere des Zahnes. Gemeinsam geht ihr dort ganz mutig hinein, schaltet eure Taschenlampen an und sucht mal jeden Winkel nach der Stelle ab, die eure Hilfe braucht. Und eure Kreativität, die ist jetzt gefragt, da so richtig was Starkes, Stabiles wieder hinzubauen. Wenn ihr die Stelle gefunden habt, dann nutzt ihr den magischen Rucksack, den du auf deinem Rücken trägst. Der ist nämlich super schlau. Der bringt immer genau das nach oben, was du brauchst, um jetzt ganz kreativ die Stelle zu stabilisieren. Und stärken. Vertraue darauf, dass genau das an der Öffnung deines Rucksacks liegt, dass du das nur greifen musst, was du jetzt brauchst. Und dein Zahn, der hilft dir dabei. Guck mal, der ist schon richtig, richtig aufgeregt, dass er endlich wieder so richtig kreativ sein kann. Und mit dir an seiner Seite, da ist er so richtig stark und mutig. Und traut sich alles zu. Gemeinsam seid ihr stark. Ihr seid ein echt gutes Team, ihr zwei. Das sieht schon richtig gut aus, was ihr da macht. Und jetzt sag mal deinem Zahn, er als Ritter, er soll jetzt mal gucken, dass sich dann nicht irgendjemand eingeschlichen hat, irgendeine Bakterie. Jetzt ist er ja wieder voller Kraft. dass er das gut machen kann. Und wenn sich da jemand eingeschlichen haben sollte, dann müsst ihr nur ganz autoritär sagen, du hast hier nichts zu suchen. Bitte schön, rausmarschieren. Zack, zack. Super, das sieht gut aus. Und jetzt könnt ihr zum magischen Aufzug gehen, denn eure Arbeit ist erledigt. Ihr habt da was richtig Tolles gebaut. Ihr seid echte Künstler, ihr zwei. Dann geht jetzt einfach in den Aufzug rein, drückt auf den einzigen Knopf, den es da gibt, denn der führt genau nach oben und schwuppsdiwupps seid ihr oben. Oben angekommen, versprichst du deinem Zahn noch einmal, dass egal was er haben sollte, er dich nur rufen muss und du sofort da bist und ihr gemeinsam wieder auf Spurensuche geht. Ab jetzt wirst du immer da sein, wenn er dich braucht. Und dann kann er nämlich auch seine Rolle als Ritter in deinem Mund wieder übernehmen. Gut, dann umarm ihn noch einmal, bevor du wieder zu deiner Originalgröße zurückkehrst, an den Ort, wo du deine Reise begonnen hast. Und wenn du magst, kannst du jetzt deine Augen wieder aufmachen. Du kannst aber auch, wenn du magst, noch ein bisschen dieser schönen Zaubermusik lauschen. Viel Spaß! Tschüss!